NDR Info. Das Hörspiel. Die autobiografische Erinnerung an einen abenteuerlichen Kindheitssommer bei einer exzentrischen Tante hat den Autor und Schauspieler Helmut Ahner zu einer wunderbaren Erzählung inspiriert. Mein Indianersommer. Alfred Marquardt hat sie für den Funk bearbeitet, Patrick Blank hat inszeniert. Es ist eine alte Geschichte. Und die meisten der Beteiligten sind schon tot oder inzwischen alte Leute geworden. Aber je häufiger ich daran zurückdenke, desto deutlicher steht mir alles vor Augen. Man sagt, das hat mit dem Alter zu tun. Doch für mich war es ein aufregender Indianersommer. Und es wird immer der aufregendste meines Lebens bleiben. Mein Indianersommer. Nach einer Erzählung von Helmut Ahner. Für den Hörfunk bearbeitet von Alfred Marquardt. Regie Patrick Blank. Meine Mutter arbeitete damals als Kassiererin in einem New Yorker Supermarkt. Sie hatte oft Nachtschicht. Und als die Lehrer in Brooklyn wieder einmal streikten, schickte sie mich nach New Jersey zu Tante Florence, die eigentlich Großtante Florence war. Für mich war sie Tante Flo. Ich kannte sie nicht, hatte nur von ihr gehört. Sie war verheiratet gewesen und hatte einen Sohn, Ryan. Der sollte irgendwie verreist sein. Ich könnte in seinem Zimmer wohnen, schrieb sie meiner Mutter. Es sei überhaupt ein prächtiger Herbst und sie würde sich freuen, wieder einmal eine Kinderstimme im Haus zu hören. So fuhren wir also damals mit der U-Bahn unter den Fluten des East River von Brooklyn bis zur 42. Straße, stiegen die Stufen empor und liefen zum Busterminal in der 41. Meine Mutter strich mir über die viel zu langen roten Haare. Mach Tante Florence keinen Ärger, Gregory, hm? Du weißt, sie leidet immer noch unter dem Tod von Onkel Phil. Ja, Mama. Grüß sie schön. Schreib bald. Ja, Mama. Und bohr nicht in der Nase! So kam ich nach Oak Ridge. Tante Florence, Mutter wollte nicht, dass ich sie mit Tante Flo ansprach, holte mich am Bus ab und stapfte mit mir und meinem Segeltuchköfferchen über die engen Straßen des kleinen Ortes. Groß bist du geworden. Nicht zum Wiedererkennen. Freust du dich, dass du hier bist? Mhm. Du kommst in der schönsten Jahreszeit. Indianersommer, weißt du? Mhm. Gleich haben wir es geschafft, Gregory. Elm Place. Wir sind fast daheim. Groß war sie und stämmig, Tante Florence. Eine Frau, der es gleichgültig zu sein schien, wie sie aussah. Mein Koffer transportierte sie so mühelos, als sei Luft drin. Ihre Füße waren riesig, fast so groß wie die des Polizisten, mit dem meine Mutter ging, wie man in jenen Jahren sagte. Und er versuchte, sowas wie ein richtiger Vater zu mir zu sein. Ich habe die anderen Kinder, die einen hatten, immer beneidet. Heute noch denke ich manchmal daran, wie schön es sein muss, einen Vater zu haben. Tante Florence hatte richtige Elefantenbeine. Wie in den Comics, die ich immer unter der Bettdecke las. Als ich sie von der Seite musterte, sah ich, dass sie ihr graumeliertes Haar unentschlossen und strähnig zu einer Wurst zusammengedreht hatte. Ihr Mund war ungeschminkt, irgendwie entsagungsvoll. Die hervorquellenden Augen ohne Lidschatten. Eine Wolljacke schlotterte um einen achtunggebietenden Busen. Die Wollstrümpfe waren voller Laufmasche. Ihr Atem verströmte den zarten Duft frisch geschnittener Zwiebeln. Das war also Tante Florence. Und sie drückte mich fest an sich, als wir in ihre Straße einbogen. Verstohlen gelang es mir, unter ihren gewaltigen Brüsten einen Blick auf die kleine Straße zu werfen. Lauter hübsche Häuser, eines putziger und gepflegter als das andere. Ein Türmchen hier, ein Erkerchen da. Ich fühlte mich wie in einer Märchenwelt. Nirgendwo ausgebrannte, ausgeraubte Läden. Keine Puerto-Ricaner-Jungen, die zwischen überquellenden Mülltonnen Fußball spielten. Kein weißer Dampf aus den U-Bahn-Schächten. Es war völlig anders als in New York. Jetzt komm herein, Junge. Ich habe mit dem Abendessen extra auf dich gewartet. Sie führte mich in ihr Haus, das vorletzte hinten rechts, das sich tief unter Ulmen versteckte, keine Türmchen hatte und auch kein einziges Erkerchen. Dafür aber eine erste Etage, einen Anbau und eine Garage. Es wirkte ein wenig klobig, so als habe es Tante Florence selbst gezimmert. Ich kann mich nicht erinnern, seither jemals eine so vollgestopfte Wohnung gesehen zu haben. Tante Florence hatte alles aufgehoben, was ihr in die Finger gekommen war. Alles, was eine Fläche bot, war auf das Raffinierteste genutzt. Deckenhohe Zeitungsstapel, gebündelte Broschüren und Stoffreste, Warenhauskataloge, Briefe, Fotoalben, Koffer, Reisetaschen zeugten von höchstem Sammlerglück. Auf der Sofalehne schwebten gar, von einer Art unsichtbarem Band gehalten, zwei Kürbisse, die einen schiefen Turm aus Kartenspielen, Badeschwämmen und Sparbüchern trugen, der wiederum von einer Badezimmerente gekrönt wurde. Setz dich, Gregory, setz dich! Ein schöner Eichensessel lud überraschend zum Sitzen ein. Auf einer Seite des Esstisches lagerten gebündelte Supermarkttüten, Kartons mit indischer Blütenseife, Stifte und Radiergummis. Ach, wie hätte er sich über deinen Besuch gefreut. Er, das war ein gesättigter Mann mit Halbglatze, der sich mit einer Hand auf eine Stuhllehne stützte und mit der anderen eine Bibel hielt, als wäre sie ein Blumenstrauß. Er lächelte mir aus einem goldenen Rahmen entgegen, direkt unter dem Bildnis eines segnenden Christus. Fast hätte ich ihn unter all den Kakteen und Muschelsammlungen übersehen. Weihnachten sind es 2 Jahre, dass er uns verließ. Ein Truthahnknochen sandte ihn von dem Sessel, auf dem du sitzt, direkt in die Ewigkeit. Nächstens darfst du ihn besuchen. Ehe ich auf diese seltsame Formulierung eingehen konnte, klappte sie ihren Mund auf, entnahm ihm den oberen Teil ihres Gebisses und legte die falschen Zähne neben ihren Teller. Wir wollen picken. Es war merkwürdig. Die Suppe schmeckte so völlig anders als in New York. Und auch tote Ameisen hatten wir dort keine drin. Vermutlich, dachte ich, weil es in einer Großstadt keine mehr gab oder nur noch sehr wenige. Als das Abendessen beendet war, führte mich Tante Florence in mein Zimmer. Es war außergewöhnlich sauber, gemessen jedenfalls an den anderen Räumen. Es war nicht vollgestopft, hatte grüne Tapeten und ein ordentlich bezogenes, modernes Bett. Der Schrank war mit einem riesigen Motorradposter beklebt. So, das ist Reins Zimmer. Ja, das ist noch genau so, wie er es verlassen hat. Während sie schweren Schrittes wieder nach unten stapfte, packte ich meine Habseligkeiten aus. Am Kopfende des Bettes hing eine Farbfotografie eines schmalen, schönen jungen Mannes mit hervorspringenden Backenknochen und schwarzem Haar, das bis auf den Hemdkragen fiel. Daneben, auf einem anderen Bild, fand sich dasselbe Gesicht wieder, lachend, verjüngt, diesmal mit Stoppelhaar. So überraschte mich Tante Florence, wie ich dastand und 2 Bilder betrachtete, von einem jungen Mann, den es zwar noch gab, aber nicht mehr so, der ein anderer geworden war und doch derselbe geblieben. Das sind Klassenfotos von Ryan. Ich hab dir Tee mitgebracht, Gregory. Einen Gute-Nacht-Tee. Keinen von der gewöhnlichen Sorte. Den habe ich selber gesät und geerntet. Ryan hat ihn jeden Abend getrunken, als er noch bei uns weilte. Gute Nacht, Gregory. Gute Nacht. Sie beugte sich zu mir und küsste mich. Dankenswerterweise hatte sie ihr Gebiss wieder hineingeschoben. Ich trank gehorsam meinen Tee, er schmeckte merkwürdig bitter und schlüpfte dann ins Bett. Seufzend lag ich da und hörte den Grillen zu. Das Kopfkissen roch nach Mottenpulver. Ich dachte an Indianer und ob es welche gab in Oak Ridge und wie sie aussahen und schlief ein. Zimmer. Werde ich tun? Ach, laufe ich immer ohne Unterhemd herum und schütte das Bier nicht so eiskalt hinunter, wie du es immer tust. Du wirst dir noch den Tod holen dabei. Lass es dir wohl ergehen, Ryan. Gott sei mit dir. Sie musste telefonieren, dachte ich, als die Sonne hüpfende Blattmuster auf die Tapete warf. Das gab es in New York auch nicht, Blattmuster auf der Tapete. Aber Telefone. Ryan sollte irgendwo in Europa sein, hatte meine Mutter mir erzählt. Und es mochte sein, dass Tante Florence immer am Morgen mit ihm sprach. Der Polizist, mit dem meine Mutter ging, machte das auch mit Europa telefonieren. Mit einer Stadt namens Cork, obwohl dieses Cork auf der anderen Seite der Welt lag. Ich schlurfte ins Bad, putzte mir notdürftig die Zähne, wusch mir noch notdürftiger das Gesicht, zog mich an und lief die Holztreppe hinunter. Guten Morgen. Na, hast aber lange geschlafen. Mhm. Ryan hat es auch immer gemacht, wenn er keine Schule hatte. Das ist gesund, musst du wissen. Langes Schlafen ist knochenbildend. Das braucht man als Junge. Und dann können wir jetzt das Frühstück und das Mittagessen zusammenziehen. Ich habe einen Mordshunger. Das ist gut. So, hier deine Milch, ein Spiegelei und eine Scheibe Toast. Und was ist das? Das Salat. Den ziehe ich selber. Die ganzen Kräuter. Schafgarbe ist ungeheuer gesund, weißt du? Aber so wenig? Hast du gewusst, dass die Türken mit ein paar getrockneten Feigen täglich nicht nur ausgekommen sind, sondern damit ihre ganzen Kriege gewonnen haben? Und kannst du mal sehen, wie wichtig es ist, sich nicht vollzustopfen. Ryan hat seit seinem 5. Lebensjahr keinen Nachtisch mehr essen dürfen. Deshalb war er, ist er auch so ein hübscher Junge. Aber er ist so schlank, dass man jede einzelne Rippe an seinem Körper zählen kann. Stell dir vor. Hast du mit ihm gesprochen? Ja. Er lässt dich grüßen. So, also jetzt mach mal fertig. Dann zeige ich dir den Garten. Ach, wie gerne hätte ich noch etwas mehr zu essen gehabt. Aber ich dachte an die Türken und ihre Erfolge und so trottete ich ergeben hinter Tante Florence her und lauschte ihren Erklärungen. Und da, das ist gelber Eisenhut und das da, das sind Herbstzeitlose. Ach, schau mal hier, ein Ahornstab. Der blüht eigentlich nur im Wald, aber weil Phil diesen Baum hier gepflanzt... Stimmt, fast wie bei uns in New York. Das ist der Komposthaufen, Greg. Manchmal verbrenne ich sogar meinen Müll hier, obwohl das eigentlich verboten ist. Die Nachbarn sehen das nicht gern, aber weißt du, Müllabfuhr, die ist hier privat und unverschämt teuer. Tante Florence zog mich schnell weg, als im Nachbargarten eine Frau erschien, die sich mit einer Gartenschere an den Blumen zu schaffen machte. Ich traute mich nicht zu fragen, wer das denn sei. Aber ich war begeistert, als wir um das Haus bogen und einen schattigen, dunklen Teich erreichten. Mit Wasserrosen und Goldfischen. Er verband unser Grundstück mit dem nachbarlichen. Der Spiegel dieses Teiches war moosgrün und bewegte sich leise. Blasen gluckerten, Libellen geisterten umher. Meinst du, das Wasser ist tief genug, um zu tauchen? zu tauchen? Kannst du das? Am Strand mache ich das manchmal. Aber es sind immer so viele Leute dort. Ja? Aber ich kann es wirklich gut. In meiner Klasse nennen sie mich deshalb Flipper. Tun sie das? Und warum ist dein Zaun, Tante Florence? Na, wegen der Stinktiere. Es gibt ungeheuer viele hier. Und manchmal verirrt sich eins trotzdem in den Garten. Ach, der Onkel, der hätte immer gerne einen Skunk geschossen. Du weißt ja, die haben diesen schönen Pelz. Sind die gefährlich? Das nicht, aber wenn dir einer begegnet, dann nimmst du dir lieber die Beine in die Hand, sonst bespritzt er dich mit seinem Saft. Das ist wirklich kein guter Geruch. In meinem ganzen Großstadtleben hatte ich keinen solchen Garten gesehen. Und seither auch nie wieder einen. Was da alles blühte und wuchs und über alles wusste Tante Florence Bescheid, nannte sogar die lateinischen Namen und erklärte mir, welcher Strauch, welches Kraut giftig und gefährlich seien. Begeistert erklärte ich mich bereit, den Garten zu rächen und zu jäten, was das Zeug hielt. Sie lächelte nicht einmal. Wir machen eine Ausfahrt, Greg. Wir müssen ein paar Besorgungen machen und wir sollten Onkel Phil mit Herbstzeitlosen überraschen. Der Indianersommer war seine liebste Jahreszeit. Ich rannte nach oben, um mir richtige Schuhe anzuziehen. Als ich an der Küche vorbeikam, meldete sich der Hunger wieder. Und ich wollte schauen, ob ich im Kühlschrank nicht etwas finde. Doch die Küchentür war verschlossen. Noch mehr wunderte ich mich allerdings, wie Tante Florence aussah, als sie die Garagentür öffnete und in ihren uralten Rambler stieg. Ich sehe sie noch heute vor mir, mit Handtasche und Sonnenbrille, wie sie uns in den Ort kutschierte. Das hier ist die Kinderkammer, Groat? Ein komischer Name. Ein Wort aus der Indianersprache, als die Irokesen noch hier lebten. Ist aber lange her. Wo sind denn jetzt die Irokesen? Ach, Indianer gibt's hier nicht mehr, Greg. Die sind verschwunden. Gestorben seit langer Zeit. Gibt es denn keine mehr? Na ja, ein paar. Aber die gehen nach Washington zum Präsidenten und wollen ihr Land zurück, das man ihnen gestohlen hat. Die leben ja jetzt in ihren Reservaten in den Bergen oder anderswo. Und wer kümmert sich um die Büffelherden, wenn so viele Indianer gestorben sind? Die können schon alleine auf sich aufpassen. Hm. Sei mal nicht traurig. Wenn du Glück hast und aufpasst, dann wirst du schon noch einen sehen. Vielleicht noch diesen Sommer. Wenn er auch sicher keinen Federschmuck mehr auf dem Kopf hat. Tante Florence kutschierte uns zum Krankenhaus, in dem sie ein paar Tage im Monat ehrenamtlich als Schwester tätig war und nahm dort den neuen Dienstplan in Empfang. Dann machten wir ein paar kleine Einkäufe im Supermarkt. Leider gab es dort keinen Würstchenstand oder dergleichen. Und so mussten ein paar Kaugummis, heimlich aus einem Automaten gezogen, die Magensäfte beruhigen. Dann folgte eine zeitraubende Fahrt über eine endlose Landstraße, die niemals aufzuhören schien. Doch wir kamen schließlich wohlbehalten bei Onkel Phil an. Es fiel mir schwer, mir vorzustellen, dass der ganze gut genährte Onkel mitsamt Stuhl und Bibel unter der kleinen Bronzetafel Platz haben sollte. Tante Florence reinigte die Tafel vom Laub, rezitierte einen frommen Vierzeiler und legte die Herbstzeitlosen auf das Grab, nachdem sie grunzend eine Beule aus ihrer Einlegesohle gedrückt hatte. Dann fuhren wir wieder heim durch das Tal des Hudson River. Golden glühte das Laub im Abendlicht. Der Fluss führte kaum Wasser und wirkte behäbig und zufrieden. Hier ist Ryan einmal ausgerissen. Damals war er 5. Wir haben die Polizei geholt, weil wir dachten, er sei ins Wasser gefallen und ertrunken. Oh, ich hatte so grässliche Angst, er käme nie mehr zurück. Nie mehr. Ein schlimmer Tag war das. Tante Florence wirkte mit einem Mal merkwürdig bedrückt. Doch dann zuckte sie zusammen und wies auf die Straße. Himmlischer Vater! Was ist? Na, schau dir diese weißen Schwaden an. So, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Manchmal wird der Nebel so dicht, dass man nicht mehr weiter kann. Indianersommer. Drück mal auf die Hupe, Greg. Der Nebel hüllte uns ein wie Schnee. Man konnte praktisch aus den Fenstern nichts mehr sehen. Wir waren heilfroh, als wir daheim ankamen. Das Häuflein Kresse auf meinem Teller bürgte für das Ausbleiben von Skorbut, aber satt wurde ich davon nicht. Tante Florence säuberte ihre Muschelsammlung, ich strolchte durch das Haus und ging dann auf mein Zimmer, um endlich den versprochenen Brief an meine Mutter zu schreiben. Ich hatte aber keine Lust und begann, die Tapeten mit meinem Bleistift zu verschönern. Dabei bemerkte ich eine Tür ohne Türgriff. Ich drückte dagegen. Und sie öffnete sich. Verwundert betrat ich eine verwunschene Welt. Eine Bodenkammer, grau, fast feindselig wirkend. Leinenbeutel voller Kräuter hingen in Reih und Glied. Journale vergilbten stapelweise unter einer Staubschicht. Ein altmodisches Grammophon fand sich mit einer alten Schallplatte. Gott schütze Amerika. Mit einer Kurbel konnte man dieses Ding aufziehen. In diesem Moment fiel mir ein, dass es im ganzen Haus weder ein Radio noch einen Fernsehapparat gab. In einem verrosteten Käfig klebten zwei ausgestopfte Vögel an der Stange. Ich überlegte mir, ob ich meine Katze in Brooklyn auch ausstopfen lassen sollte. Ich habe nie mehr eine Katze gehabt seither. Die Luft war stickig und reizte zum Husten. Ich begann, in den Zeitschriften und Alben zu blättern. Bilder von Frauen mit riesigen Brüsten und lächerlich verrenkten Beinen gab es da. Doch auch ein Album mit Bildern von Ryan. Da saß er breitbeinig auf einem blitzenden Motorrad und prostete mir, so schien es aus dem Bild, mit einer Bierdose vergnügt zu. Ich begann, mich zu langweilen, verließ die Bodenkammer und ging in mein Zimmer zurück. Ich schrieb den Brief an meine Mutter, steckte ihn in ein mitgebrachtes Kuvert und beschloss, ihn morgen einzuwerfen. Plötzlich fühlte ich mich todmüde, legte mich aufs Bett und schlief ein. Ich träumte. Von Indianern, die auf Büffeln über die Prärie ritten und sich mit ausgemergelten Türken blutige Schlachten lieferten. Neben ihnen her raste Ryan auf seinem Motorrad und seine langen, fast mädchenhaften schwarzen Haare flatterten im Wind. Mit einem Schlag wachte ich auf, als ich fühlte, wie mich etwas Feuchtes seitwärts am Hals berührte. Eine dunkle Gestalt stand neben meinem Bett und beugte sich herunter. Mein Junge? Bist du mein kleiner Junge? Tante Florence strich mir sacht über die Haare. Ich gähnte. Mein Magen krümmte sich vor Hunger, als ich mich aufrichtete, um ihr nach unten zu folgen. Er durfte sich zum Dank an einer dünnen Scheibe Toast mit gehacktem Dill, der Ameisensuppe und dem eigenartig bitteren Gute-Nacht-Tee laben. Der schmeckte aber schon nicht mehr so befremdlich. Als ich wieder auf meinem Bett lag, war es mir, als lebte ich schon lange hier. Wie lange eigentlich schon? Tage, Wochen, Monate, Jahre? Waren Brooklyn und meine Mutter nicht in weiter, unerreichbar weiter Ferne? Fast so weit weg, wie sie es heute sind? Ich konnte nicht einschlafen und beschloss stattdessen, den Nebel zu beobachten. Doch der war weg, als ich ans Fenster trat. Klare Sterne am nächtlichen Firmament, eine leichte Brise, zitterndes Blattwerk. Ich war hellwach, wollte, ich weiß nicht warum, die Gunst der Stunde nutzen und den Brief einwerfen. Sicher war es ja hier wie in Brooklyn, an jeder Straßenecke ein Briefkasten. Ich öffnete das Fenster und ließ mich auf das Garagendach hinab. Tante Florence schlief sicher schon, und sie hätte es wohl auch nicht gern gesehen, wenn ich einfach so gegen Mitternacht das Haus verlassen hätte. Aber mit den Briefkästen war es nicht so einfach. Es dauerte einige Zeit, bis ich einen fand. Er war halb verrostet und quietschte fürchterlich, als ich die Klappe öffnete. Ich rannte heim, sah mich ständig um wegen der Stinktiere. Aber es gelang mir nicht mehr, die Garage hochzuklettern. Sie war glatt und feucht. Ich hob einen Kieselstein auf und schleuderte ihn gegen das Fenster des Schlafzimmers von Tante Florence. Zaghaft rief ich ihren Namen. Tante? Tante Florence? Aber sie schien mich nicht zu hören. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich konnte doch unmöglich allein hier draußen übernachten, mitten unter diesem Getier. Hey, junger Mann. Ich drehte mich um. Am Nachbarzaun stand sie. Sie, die Nachbarin, mit der meine Tante nichts zu tun haben wollte. Lockenwickler im Haar, in einen Kimono gehüllt, das Gesicht dick mit Fettcreme bestrichen. Kommst wohl nicht ins Haus? Nein, sie wacht nicht auf. Ich war nur am Briefkasten. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ich bin aus Brooklyn. Hältst du das für eine Erklärung? Ich bin Helen Turtle. Und du? Ich heiße Gregory. So, so. Tante Florence ist meine Tante, das heißt, eigentlich meine Großtante. Aber jetzt wacht sie nicht auf. Tja, was machen wir denn da? Ich weiß nicht. Ich habe eine Idee. Du kommst rüber zu mir und übernachtest da auf dem Sofa. Deine Tante wird ganz schön ärgerlich werden, wenn sie erfährt, dass du nachts aus dem Fenster steigst, um Briefe einzuwerfen. Wir sollten sie schlafen lassen, oder? Ein paar Minuten später saß ich im Wohnzimmer der Nachbarin. Helen Turtle ließ mich Milch trinken, so viel ich wollte. Und sie stellte einen riesigen Berg Pfannkuchen vor mich. Ich aß so schnell, dass ich mich beinahe verschluckte. Helen Turtle lachte. Jeden Tag Grünzeug, das ist wohl nicht das Richtige, was? Nee. Früher, da hat sie mich manchmal besucht. Als ihr Mann noch lebte. Und als Ryan noch da war. Seit der weg ist, hat sie sich verändert, total verändert. Muss wohl ziemlich einsam sein. Weißt du, warum Ryan weg ist? Nein. Ryan sollte in den Krieg. Sie wollten ihn nach Asien schicken. Da hat er sich bei Nacht und Nebel davon gemacht. Nach Schweden ist er gefahren, hat sie, glaube ich, gesagt. Da haben sie solche Leute aufgenommen. Nun kann er nicht mehr zurück, sonst wird er bestraft, verstehst du? Mhm. Ich kann es schon verstehen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass er ihr keinen einzigen Brief geschrieben hat. Dass er absolut nichts von sich hören lässt. Sie telefoniert doch mit ihm. Tut sie das? Ja, immer morgens, ganz lange. Ich dachte immer, Florence hätte gar kein Telefon. Ihr Mann jedenfalls wollte keins haben. Er war da immer sehr seltsam, sehr sparsam. Wenn sie telefonieren mussten, dann kam sie zu uns. Komisch. Ich glaube, das Telefon steht in der Küche. Du bist müde, was? Mhm. Na komm, ich mach dir dein Bett, Gregory. Hebt sie eigentlich immer noch alles auf? Ja, alles. Sie kann sich von nichts trennen, was? Und so war sie schon immer. Was sie hat, das will sie nicht hergeben. Aber Ryan musste sie doch hergeben. Der Indianersommer schien nicht enden zu wollen. Keine Nachricht aus New York. Der Streik schien länger zu dauern als geplant. Brooklyn entschwand mir immer mehr aus dem Sinn. Wenn nur nicht der Hunger gewesen wäre. Ein Hunger, der sich regelrecht in mich hineinfraß. Trink deinen Tee, Greg. Er war schließlich Ryans Lieblingsgetränk. Aus Gartenkraut und Gottesgab. Ja, so hat er ihn immer genannt. Auf dem Foto in der Bodenkammer schien er aber Budweiser zu bevorzugen. Mir blieb nur unklar, wie Tante Florence ihre gewaltige Figur bei all dieser Sparsamkeit halten konnte. Aber vielleicht war das auch eine Gottesgab. Eines Tages aber war es endlich soweit. Tante Florence hatte Dienst im Krankenhaus und ich durfte mit ihr in den Ort fahren. Wenn ich versprach, immer am Straßenrand entlang heimzugehen, dann wollte sie mich dort absetzen. Ich hatte vor, den Supermarkt zu besuchen und leer zu kaufen. Mit der Beute wollte ich mir den Bauch vollschlagen und einen Vorrat in der Bodenkammer anlegen. Das Grammophon mochte sich als geeignetes Versteck für allerlei verbotene Leckereien erweisen. Ich gab mein ganzes Geld aus, sogar 19 Cent mehr, als ich dabei hatte. Als wir zu Hause ankamen, war Tante Florence schon da. Sie machte ein finsteres Gesicht, als ich aus Helen Turtles Wagen ausstieg und sprach kein Wort. Erst als sie ihren Kohlsalat mit gehackten Zwiebeln aufgegessen, als das Mahlwerk ihrer Kiefer seine Arbeit beendet hatte, schnaubte sie ihren Unmut hervor und zermalmte Helen Turtle wie den geschnipselten Kohl. Diese Frau ist kein Umgang. Schlicht und einfach, Greg, es geht nicht darum, dass du dich verspätet hast, aber sie ist kein Umgang. Warum? Warum? Weil ich es dir sage. Doch dann ließ Tante Florence sich erweichen und erzählte, warum sie der Meinung sei, dass diese Frau, wie sie sie immer nannte, nicht das Rechte sei für mich. Helen Turtle kam vom Theater. Dort hatte sie ihren Mann gefunden, Nathaniel Turtle, ein Gentleman immerhin. Damals pflegte man auch Umgang miteinander, schnaubte die Tante. Einmal haben sie deinen Onkel und mich mitgenommen ins Theater, in eine Show, wie sie das nannten. Ja gut, es war lustig. Aber es war auch eine Schande. Die vielen halbnackten Mädchen, dein Onkel war empört. Er kam aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus. Er hat mir sogar beim nächsten Mal verboten, mitzukommen, wegen der Unmoral. Wie ein Lavastrom brach es aus Tante Florence heraus. Welch ungesundes Zeug es bei den Turtles zu essen gab. Blutige Steaks, man stelle sich vor. Und wie Nathaniel Turtle bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, während der Hundstage in New York. Und wie seine Witwe alles erbte, eine vom Theater. Und wie sie sich nach ein paar Monaten einen jungen Burschen aufgelesen hatte, der gut und gern ihr Sohn hätte sein können, ein richtiger Tagedieb und Nichtsnutz. Gavin hieß er. Haare bis über die Schultern, Kettenraucher und nur einmal im Jahr in die Kirche höchstens. Nistete sich bei Helen ein. Zunächst hörte man nichts von ihm, aber dann kaufte sie ihm ein schweres Motorrad. Damit knatterte er in der Gegend herum. Und dann diese fürchterliche Musik, die er immer spielte. Und bald tauchten dann auch noch diese anderen Gestalten auf, mit Motorrädern, in Stiefeln, Leder und Helmen. Die veranstalteten Picknicks in Helens Garten. Darunter auch diese Mädchen, geschminkt wie... Tja, man traute sich nicht, es auszusprechen. Sodom und Gomorra. Das war's. Und jeden Abend brüllten sie sich an, Helen und Gavin. Kein Wunder, dass er ihr schließlich davonlief. Wer weiß, am Ende hatte er eine Jüngere gefunden. Ein hübscher Bursche war er ja. Und dass Helen danach anfing zu trinken, wen hatte es überrascht? Das Schlimme war nur, dass Ryan auf Motorräder ganz versessen war, obwohl wir ihm jeden Umgang mit diesen Leuten verboten hatten. Aber am Neujahrstag, Onkel Phil war gerade unter der Erde und Gavin lebte noch bei dieser Frau. Da sitzt unser Ryan auf so einem Knatterding und rast die Straße auf und ab. Trägt Gavins Lederjacke und lässt sich die Haare nicht mehr schneiden. Eines Tages kommt er an, will Geld und behauptet, er wolle sich auch so ein Ding kaufen. Ne, den Scheck, den habe ich ihm nicht gegeben. Aber ein paar Ohrfeigen, die konntest du noch am anderen Tag auf seinem Gesicht sehen. Das hätte ich nicht tun dürfen. Nicht wahr? Das siehst du doch ein, Greg. Oder? Sie stand auf und rannte in die Küche. Dort blieb sie ein paar Minuten. Dann kam sie wieder zurück. Aber wir wollen uns von dieser Frau nicht die Laune verderben lassen. Was, Greg? Ich glaube, ich habe damals gar nicht richtig auf das gehört, was sie mir da erzählt hatte. Denn in Wirklichkeit interessierte mich nur das eine. Die Indianer. Ob ich ihnen jemals wieder begegnen würde? Ich konnte lange nicht einschlafen, und so stand ich auf und stierte durch mein Fenster in den Nebel. Im Garten bewegte sich eine Gestalt. War es ein Irokese? Nein, es war nur Tante Florence. Sie trug ein weites, wehendes Hemd und stapfte langsam in Richtung auf den Teich. Sie blieb an seinem Ufer stehen und schaute auf die dunkle Oberfläche. Dann machte sie kehrt und ging ins Haus zurück. Ich hörte sie in der Küche rumoren und reden. Telefonierte sie wieder mit ihrem Sohn? Ich schlich mich barfuß die Treppe hinunter und lauschte an der Küchentür. Ach, Ryan, bald werde ich wieder allein sein, wenn in Brooklyn die Schule wieder losgeht. Komm doch wieder zurück. Komm wieder zu deiner Mutter, ich flehe dich an. Ich möchte alles ungeschehen machen, Ryan. Das musst du mir glauben. Ich spähte durch eine kleine Ritze in der klobigen Holztür. Tante Florence wandte mir den Rücken zu. Aber ich sah, dass sie mit einem Mann sprach. In schwarzer Lederjacke, an der Schnüre und Orden und solches Zeug blitzten. Oder waren es silberne Totenköpfe? Tante Florence sprach nicht nur mit ihm, sie streichelte ihn auch. War das Ryan? Nein, Ryan konnte es nicht sein, denn die Gestalt hatte ja keinen Kopf. An dessen Stelle sah ich nur eine große, tickende Küchenuhr. Ich rannte ins Bett zurück und schlug mir die Decke über die Ohren. Am nächsten Tag hatte ich das alles fast vergessen. Fast. Zwei Pflegerinnen im Krankenhaus waren selber krank geworden. Faule Weiber, kommentierte das Tante Florence, und so musste sie mich allein lassen. Nicht ohne mir einen Salat vorzubereiten und mir aufzutragen, im Garten Blätter zusammenzukehren. Lustlos machte ich mich an die Arbeit, begann dann aber doch schnell Spaß daran zu finden, viele kleine Häufchen zusammenzurechen und sie zu einem großen, bunten Blätterberg zu vereinen. Na, heute wieder allein? Helen Turtle stand rauchend am Gartenzaun und grinste mich an. Sie schien nicht mehr so ganz sicher auf den Beinen zu sein, obwohl es noch recht früh dafür war. Damals konnte ich das nicht verstehen, wieso Menschen, wenn sie nichts mehr haben, alles im Alkohol zu finden hoffen. Macht es Spaß. Ich glaube, Tante Florence hat jemand in der Küche versteckt. Ein Indianer? Nein, ein Mann. Ich glaube, es ist Brian. Aber er hat keinen Kopf. Keinen Kopf? Naja, wundern würde mich nicht, wenn sie ihm den mal abgerissen hätte. Sie hat ihn oft genug grün und blau geprügelt. Aber Ryan ist in Europa, in Schweden, das weißt du doch. Soll ich dir ein paar Würstchen braten? Gern. Im selben Moment griff mich ein Hund an. Das heißt, ich dachte, es sei ein Hund. Aber es war etwas anderes. Gregory, pass auf, ein Stinktier! Ich schlug wie wild mit dem Rechen um mich. Doch der Skunk war gewitzter als ich, hatte mit solch kleinen Kerlen wohl auch seine Erfahrung, raste auf mich los und bespritzte mich von oben bis unten mit seiner üblen Brühe. Ich warf den Rechen weg und raste davon. Der Nebel hatte den Rasen glitschig werden lassen. Ich rutschte weg und fiel der Länge nach in den Tümpel. Das brackige Wasser schlug über mir zusammen. Doch unterhalb der Oberfläche war es klar und durchsichtig. Ich erholte mich schnell von dem Schrecken, hörte Helen Turtle noch aufschreien und begann mit zwei, drei Schwimmstößen wieder die Oberfläche zu gewinnen. Dann sah ich es. Oder besser, dann sah ich ihn. Wen? Fragte Helen Turtle und ließ den Föhn sinken. Sie hatte mich kurz entschlossen gepackt, mir meine stinkenden, patschnassen Kleider vom Leib gezogen und sie in die Waschmaschine gesteckt. Sie besaß eine. Tante Florence fand, solche Maschinen seien zu teuer und unnütz, weil man jedes Kleidungsstück ja auch mit der Hand waschen könne, wie man es immer schon getan habe. Ein Glück, meinte Helen Turtle, dass Tante Florence nicht daheim sei. Sie badete mich und wusch mich von oben bis unten, dann föhnte sie meine Haare und da musste ich ihr einfach erzählen, was ich gesehen hatte. Was hast du gesehen? Wen? Den Indianer. Im Teich liegt ein Irokese, ganz unten. Da, wo er am tiefsten ist. Was sagst du da? Ein Irokese mit langen schwarzen Haaren. Ganz weiß war er. Und ohne seine Büffelkleider. Mit richtig grüner Haut. Und die langen Haare haben sich im Wasser bewegt, wie Algen. Und er hat mich immer angesehen. Ganz starr. Ein Indianer. Es muss einer gewesen sein. Denn er hatte ganz viele Bilder gehabt. Auf der Brust und an den Armen. Hast du ihn angefasst? Nein, er war ja eingesperrt in einem Sack aus Glas. Warum hast du ihn nicht mitgebracht, wenn du ihn gesehen hast, dein Indianer? Aber das ging ja nicht. Da waren ganz viele Ziegelsteine drin. Und ich hatte keine Luft mehr. Sie glauben mir nicht. Doch, ich glaub dir aufs Wort, Gregory. Warum sollte ich dir nicht glauben? In deiner Küche ist Ryan, hat aber keinen Kopf und im Teich liegt ein Irokese. Sie hob den Föhn wieder auf. Ihre Stimme war kühler geworden. Deiner Tante solltest du aber nichts davon erzählen. Ich weiß nicht, ob sie dir glauben würde. Überhaupt, wer solche fantastischen Geschichten erlebt wie du, der sollte sie vielleicht besser für sich behalten, oder? Wer plaudert, dem verschließt sich die goldene Pforte. Wie die Küchentür deiner Tante. Ich möchte stolz auf dich sein, kleiner Froschmann. Am Nachmittag hatte ein Windstoß die Tür, die von Tante Florence' Küche direkt in den hinteren Teil des Gartens führte, aufspringen lassen. Ich schlich mich heran. Meine Tante konnte jeden Moment zurückkommen, aber die Neugier war größer. Die goldene Pforte war aufgesprungen. Ich öffnete sie ganz. Die Küche war ein Museum. Tante hatte alles aufgehoben, was es nur gab. Ringsum liefen Regale, vom Boden bis zur Decke, wie ein großes, unerschöpfliches Warenlager. Da gab es Mehlsäcke, Gurkenfässchen, eingemachte Früchte, Puddingpulver, Rosinen, Trockenpflaumen, Zwieback und Öl, aber alles in gewaltigen Mengen. In einer Ecke standen Säcke mit Brot. Das Brot war bereits steinhart. Geräumige Anrichten dienten als Abfallplätze besonderer Art. Hier häuften sich leere Supermarkttüten, Hühnerknochen, Milchtüten, Fischgräten, Obstkerne. Sobald man diese Berge antippte, schwirrten einem Myriaden winziger Fliegen entgegen. Im Spültisch warteten Berge von Geschirr auf ihre Reinigung. Direkt unter der Wanduhr stand Ryan. Er hatte weder Kopf noch Beine. Sein Körper bestand aus einer Kleiderpuppe. So eine hatte meine Mutter auch besessen. Nach ihrem Tod brachte ich sie zum Trödler. Die Puppe, die Ryan darstellte, trug nur ein schwarzes Hemd und eine Motorradjacke, deren Brust mit eisernen Kreuzen und Totenköpfen behängt war. Greg? Gregory! Wo bist du, mein Liebling? Ich rannte aus der Küche, schloss leise die Tür und raste um das Haus. Tante Florence nahm mich in die gewaltigen Arme und drückte mich an sich. Komm zu deiner Tante, mein Sohn. Och, du gutes Kind, du liebes Kind, ich werde schreien sagen. Sie kramte in ihre Handtasche und zog ein Telegramm heraus. Der Briefträger hat's mir gegeben. Es ist von deiner Mutter. Am Montag geht die Schule wieder los, schreibt sie. Du musst nach Brooklyn zurück. Morgen mit dem Mittagsbus. Aber heute, Greg, heute darfst du ja noch hier bleiben, nicht? Aber dann werde ich wieder allein sein. Aber du hast doch Ryan, Tante. Mit dem kannst du dich doch jeden Tag unterhalten. Ja, Ryan. Seit einem Jahr habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und ehe ich mich versah, drückte sie mir einen Kuss auf den Mund. Dann ließ sie mich stehen und eilte ins Haus. Ich blickte ihr nach. Mir kam Brooklyn in den Sinn. Meine Katze, das Indianerbuch, das Vanilleeis im obersten Fach des Kühlschranks. Ich war gespannt, was Mutter zu meinen Erzählungen sagen würde, von den Indianern und den Adlern und den schnaubenden Rössern und ihr Polizistenfreund, der immer mit Cork telefonierte, neben mir auf der Couch herumlümmelte und den 3 Jahre später ein 13-jähriger Puerto Ricaner durch den Kopf schoss. Und ich dachte an Stinktiere und Schafgarbe und an Helen Turtle, die jetzt drüben in ihrem Haus saß, vermutlich eine Flasche Whisky leerte und dem feinen Nieselregen zusah, der vom Himmel zu fallen begann. Ich folgte meiner Tante ins Haus. Ich war mir nicht sicher, ob ich es fertigbringen würde, meinen Mund zu halten über den schlafenden Irokesen im Teich. Damals schlief ich tief und fest, trotz der Abenteuer, die ich erlebt hatte oder erlebt zu haben glaubte. Heute, da ich oft nicht mehr so ohne weiteres einschlafen kann, vermag ich mir gut vorzustellen, was wohl in jenem Nachbarhaus vor sich ging, in dem Helen Turtle einsam vor ihrem Whisky saß. Vielleicht hatte sie auch Migräne. Oft hatte ich sie ja gesehen, wenn ich ohne das Wissen von Tante Florence bei ihr ein paar Pommes frites oder gar ein Hühnchen aß, oder nur einen Pfannkuchen. Oft hatte ich sie gesehen, wie sie aus einer Flasche mit Schraubverschluss Pillen holte und sie einnahm. Eine Migräne, erklärte sie dann immer. Umso mehr musste sie die er haben, als sich der Nachtmar wieder meldete. Jene Erinnerung, die ihr immer und immer wieder die Gurgel zuschnürte. Jeder hat solche Erinnerungen. Und ich weiß, wovon ich rede. Blutige Gespenster, die sich zu unserem Diktator aufschwingen. Wie ein Film lief das wohl immer wieder vor Helen Turtle ab. Tag für Tag und Nacht für Nacht. Jene große Auseinandersetzung mit Gavin. An dem Tag, als die verschwitzten Lederjungs und Amazonen aus Kalifornien angekommen waren und in ihrem Garten kampierten. Musik dröhnte und ein Mädchen tanzte mit entblößten Brüsten. So geht es nicht weiter, Gavin. So geht es nicht weiter. Und was willst du dagegen tun? Entweder ich, Gavin, oder die da. Habt ihr es gehört? Ihr oder diese blöde alte Schlampe? Gavin, hör auf! Ja, du doch auf und lass mich in Ruhe. Lang genug habe ich mir dein Gewinsel anhören müssen. Gut, Gavin. Gut, also dann. Ich fahre jetzt in den Ort und wenn ich wiederkomme, sind die da weg und du bist noch da. Oder du bist mit ihnen zusammen weg, verstanden? Du Dreckstück! Vermutlich hatte Helen Turtle sich später im Ort mit Whisky abgefüllt. Damals war das noch üblich, jedermann betrank sich und fuhr dennoch mit dem Wagen heim. Niemand hätte sich etwas dabei gedacht. Und dann kam sie heim. Die Motorräder waren weg. Bis auf eines, das von Gavin. Sie musste sich sicher an der Ulme neben dem Haus festhalten. Das Haus schien leer, unaufgeräumt, verschmutzt, aber leer. Sie stieg die Treppen ins Schlafzimmer hoch. Und da lag er im Bett, Gavin, der junge Mann, den sie so liebte. Der Kopf mit dem langen, wunderschön blauschwarzen Haar. Doch er lag nicht allein im Bett. Lange, schwarze Haare breiteten sich über das Gesicht der Gestalt neben ihm aus. Und über die Laken nur ein Hals war zu sehen. Ein Nacken, jung und schimmernd weiß wie das Bettlaken. Ein Mädchennacken voller Reinheit und Zauber. Eine Kette aus Leder und bunten Kugeln, wie Helen Turtle noch nie eine gesehen hatte, umschloss diesen Hals wie eine Schlange. Wie mochte sie diesen fremden Nacken gehasst haben? Ein Nacken, an dem nicht das kleinste Härchen zu sehen war. Sie stolperte über die auf dem Boden verstreute Lederbekleidung, rannte in die Küche und griff sich wohl das erste Fleischmesser, das ihr in die Finger kam. Nur von einem Gedanken in ihrem trunkenen Hirn beherrscht, diesen Nacken zu durchtrennen. Wie leicht würde es sein, jetzt zuzustoßen, dachte sie, während ihr Blick auf dem fremden Nacken ruhte, nur auf dem Nacken und dem Leder und den bunten Kugeln. Und dann stieß sie zu. Stieß zu im gleichen Augenblick, als Gavin sich im Schlaf drehte und über den weißen Hals rutschte. Helen Turtle sah noch den Blutstrahl. Dann verlor sie die Besinnung. Als sie wieder erwachte, war sie allein. Allein mit Gavin. Oder dem, was Gavin einmal gewesen war. Das Mädchen war fort. Einfach fort. Bett und Teppich waren blutüberströmt. Sie stürzte an Alkohol hinunter, was sie im Haus fand, und machte sich an die Arbeit. Sie säuberte und putzte und wusch. Und nachts schleppte sie Gavins Leiche zum Teich. Wasser sollte ihn bedecken. Wasser. Dunkles, trübes Wasser. Von diesem Tag an lebte sie mit ihren Träumen. Träume, aus denen sie jetzt hartnäckiges Türklingeln weckte. Miss Turtle? Es tut mir leid, Sie stören zu müssen. Ich bin der Sheriff. Ich fürchte, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Ein paar Stunden später waren alle kriminalpolizeilichen Ermittlungen abgeschlossen. Protokolle waren aufgenommen, Fotos gemacht, der Fundort gründlich untersucht worden. Während ich von der weiblichen Kriminalpolizei ausgefragt wurde und immer wieder meine Geschichte von dem Irokesen erzählte, die den Stein ins Rollen gebracht hatte, wurde Gavin, der im Garten lag, aus dem Plastiksack in einen Aluminiumbehälter umgebettet. Tante Florence nahm alles einigermaßen gefasst hin. Nur eines wollte sie nicht. Dass mir ja niemand in meine Küche geht! Helen Turtle stand die Identifizierung Gavins und alle Verhöre gut durch. Die Reste ihrer schauspielerischen Erfahrung, ein wenig Tennessee Williams und hier und da leicht eingestreuter Thornton Wilder, halfen ihr dabei. Sie erzählte von dem Motorradclub und den Mädchen, vor allem von dem mit der Halskette aus Leder und bunten Kugeln, ohne allerdings zu erwähnen, wo und wie ihr diese Kette aufgefallen war. Sie muss, denke ich mir heute, irgendwie erleichtert gewesen sein. Sie muss gehofft haben, dass der Nachtmahr endgültig verschwunden war, denn nachweisen konnte man ihr ja nichts. Die einzige Zeugin war verschwunden. Und es gelang Helen Turtle sogar, Verdacht auf sie zu lenken. Die Polizisten hatten versprochen, mich am Abend nach New York zu fahren, in einem richtigen Polizeiauto, weil ich ja ein wichtiger Zeuge war. Ich war ganz stolz darauf. Und dieses Gefühl berührt mich auch heute noch, wenn ich daran zurückdenke. Viel Anlass zum Stolz gibt einem das Leben ja nicht. Ich wurde aufs Revier gebracht, man zeigte mir alles, und dann kam der Polizist, der das alles zu leiten schien, noch einmal mit mir zurück, um meinen Koffer zu holen. Helen Turtle stand in der Tür vor unserem Haus und wirkte sehr erregt. Sie antwortete nicht, als ich sie grüßte, schaute nur die beiden Streifenpolizisten an, die sie am Arm festhielten. Im Flur stand ein riesiger Seesack, und in der Küche weinte Tante Florence. Ich dachte, sie weint, weil ich wegfahren würde. Aber sie weinte aus einem anderen Grund. Ein Mann saß auf einem Stuhl. Er hielt den Kopf gesenkt und rauchte. Craig. Craig. Sieh nur, wer zurückgekommen ist. Ich erkannte ihn nicht, obwohl ich seine Bilder gesehen hatte. Ist der Indianer zurückgekommen? Craig. Oh, Craig, was für ein Unsinn. Erkennst du ihn denn nicht? Das ist Ryan. Ryan, mein Sohn. Er ist wieder da. Er ist wieder bei seiner Mutter. Habe ich es damals schon begriffen? Ich glaube nicht. Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich alles und viel mehr. Ryan schüttelte mit einer kurzen Bewegung des Kopfes seine schwarze Mähne aus dem Gesicht. Scharf sprangen die Backenknochen hervor. Er sagte kein Wort. Um den weißen, mädchenhaften Hals trug er eine Kette aus Leder und bunten Kugeln. Sie umschloss ihn fast wie eine Schlange. Ein Indianersommer. Nach einer Erzählung von Helmut Ahner. Für den Hörfunk bearbeitet von Alfred Marquardt. Es sprachen Erzähler Wolfgang Kondrus, Gregory Konrad Bösherz, Tante Florence Rosemarie Fendel, Helen Turtle Cornelia Boje, Gavin Andreas Serda, Mutter Christine Zein, Sheriff Klaus Spürkel. Ton Norbert Vossen, Schnitt Gabi Kemper, Regieassistenz Birgit Kehrer, Regie Patrick Blank.